Aufgabe 17. Gleich ruft Herr Schneider an, der Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung durchführen lassen will. Reagieren Sie auf seine Wünsche. Tragen Sie bitte Ihre Redebeiträge in die Leerzeilen ein. Sie haben dafür 20 Sekunden Zeit. Sie hören dann ein Muster für Ihren Redebeitrag. Danach geht das Gespräch weiter und Sie reagieren wieder auf das Anliegen von Herrn Schneider. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Guten Tag, Malerbetrieb Miralux. Gerd Meyer am Apparat. Guten Tag, Schneider hier. Ich möchte gern eine Renovierung in Auftrag geben. Es geht um meine neue Wohnung. Ja, da sind Sie bei uns genau richtig. Können Sie mir genauer sagen, was in der Wohnung zu tun ist? Ja, ich möchte gern alle Räume tapezieren lassen. Die Antwort könnte lauten: Gut. Wie viele Räume hat Ihre Wohnung denn? Und um welche Räume geht es genau? Also, die Wohnung hat 3 Zimmer, ein großes Wohnzimmer, ein Schlaf- und ein Arbeitszimmer. Und noch eine große Küche. Die möchte ich streichen lassen. Also insgesamt 3 Räume tapezieren und die Küche streichen. Die Antwort könnte lauten: Das habe ich notiert. Möchten Sie in den Räumen nur die Wände tapezieren lassen oder auch die Decke? Ich denke, es ist nicht erforderlich, die Decke zu tapezieren. Sie ist gut gestrichen, aber die Wände sehen gar nicht gut aus. Die Antwort könnte lauten: Aha, sind die Wände derzeit tapeziert? Ja, da ist noch die alte Tapete dran. Die muss natürlich abgemacht und entsorgt werden. Können Sie mir sagen, wie lange die Arbeiten dauern? Die Antwort könnte lauten: Nun, die Arbeiten könnten ungefähr eine Woche dauern. Eine Woche. Das klingt gut. Und wann können Sie vorbeikommen? Die Antwort könnte lauten: Wir könnten schon morgen zur Besichtigung der Wohnung vorbeikommen. Hätten Sie am Vormittag Zeit? Ja, morgen Vormittag passt mir gut. Und bringen Sie das Angebot direkt mit? Die Antwort könnte lauten: Nein. Vor dem Angebot müssen wir die Wohnung besichtigen, ausmessen und die Wände prüfen. Danach erstellen wir das Angebot. Sehr gut, so machen wir das.